11. Telefon, Telefon, Telefon. 6:03. Hey, es ist kurz nach sechs, Carsten. Die Stimme von Kriminalhauptkommissar Andreas Gastel klingt verärgert. Kannst du denn nicht zu einer normalen Tageszeit anrufen? Entschuldige bitte, Andi, aber ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn los? Es geht um eine Frau. Um 6 Uhr morgens? Bitte, Andi, es ist wirklich wichtig. Wichtig für wen? Für mich privat. Am anderen Ende der Leitung ist es einen Moment lang still. Na schön, sag schon, was willst du? Sie heißt Christine Schubert und ist aus Berlin oder der näheren Umgebung. Ich brauche ihre Adresse. Berlin und Umgebung? Ach so, dann ist es ja kein Problem. Dort wohnen ja nur 3 bis 5 Millionen Menschen und der Name Christine Schubert ist so selten wie ein Glas Marmelade auf einem deutschen Frühstückstisch. Deshalb brauche ich ja deine Hilfe, Andi, weil ich sie mit dem Berliner Telefonbuch allein sicher nicht so schnell finde. Hast du noch mehr Informationen? Sie ist ein halbes Jahr jünger als ich und in Stuttgart geboren. Ist das sicher? Ich glaube. Ich hoffe. Na super. Hör zu, du Meisterdetektiv. Ich bin ab 8 im Präsidium. Dann gucke ich kurz mal in unseren Computer. Aber nur ganz, ganz kurz, verstanden? Du bist ein echter Freund. Und du eine echte Nervensäge. 8:11. Ja? Spreche ich mit Herrn Zara? Frau Leineweber? Ja, hier ist Kirsten Leineweber. Sie reden also doch wieder mit mir? Sie haben gestern etwas über Elena gesagt, das ich einfach nicht glauben kann. Nein? Elena hat von Riebeck immer wieder Geld genommen. Ich finde sowas nicht toll, und das habe ich ihr auch gesagt, aber sie ist keine Diebin. Okay, dann können Sie mir doch sagen, wo sie ist, oder? Sagen Sie mir zuerst, was sie angeblich gestohlen hat. 400.000 Euro. Bargeld. 400.000 Euro? Dann weiß ich sicher, dass sie unschuldig ist. Riebeck hatte schon lange kein Geld mehr. Da irren Sie sich. Er hat Geld von der Bank bekommen. Bis vor ein paar Monaten. Damit hat er Elena teuren Schmuck gekauft und Kleider und ein Auto. Aber dann war das Geld weg und die Bank hat ihm nichts mehr gegeben. Sind Sie ganz sicher? Natürlich, deshalb wollte er ja sogar Elenas Schmuck zurückhaben. Und da hat sie ihn verlassen? Genau. Aber warum hat sie Herrn Riebeck nicht ihren richtigen Namen genannt? Warum sollte er nicht wissen, wo sie vorher gelebt hat? Na, sagen wir mal so. Elena hat Erfahrung mit solchen Männern und solchen Beziehungen. Aha. Mir gefällt das auch nicht, aber was soll ich machen? Sie ist meine Freundin. Und wie ist Elenas richtiger Name? Den sag ich nicht. Tschüss, Herr Zara. 8:28. Ja, hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Zara? Ja, wer ist da? Partnervermittlung Sonnenschein. Andi? Aus dem Telefonhörer ist nur noch lautes Lachen zu hören. Was soll der Quatsch? Was hast du denn? Was ich habe? Gefunden habe ich sie, deine Herzensdame. Echt? Christine Schubert, 4,5 Monate jünger als du, geboren in Stuttgart, zurzeit wohnhaft in Berlin, Kliniker Allee 175. Kliniker Allee 175. Super, vielen Dank. Kein Problem. War ganz einfach.